In allen Bezirken der TVRK feierte man den 63. Jahrestag des großen Sieges im Vaterländischen Befreiungskrieg. Viele Leute besuchten den Platz vor dem Sonnenpalast Kum Susan, heilige Stätte von Suzhe, wo Genosse Kim Il-sung und Kim Jong-il mit dem Antlitz zu ihren Lebzeiten aufgebahrt sind und verbeugten sich vor ihren Sonnenporträts. Die Angehörigen der Volksarmee, die Werktätigen und die jugendlichen Studenten und Schüler besichtigten das Museum über den Sieg im Vaterländischen Befreiungskrieg und die historischen revolutionären Gedenkstätten, die die unvergängliche Geschichte der Führung von Kim Il-sung für den Sieg im Krieg überliefern, und bezeigten beim Aufsuchen der Bronzestatuen der Gefallenen der Ehrenhaine des Turms für Gedenken der Gefallenen der Volksarmee und der Gräber der Gefallenen Hochachtung vor den Siegern des großen Zeitalters. Es fanden in allen Bezirken festliche Darbietungen statt. Die Werktätigen verschiedener Kreise und Schichten, wie die Arbeiter, Gewerkschaftler und die Mitglieder des Verbandes der Werktätigen der Landwirtschaft und des Demokratischen Frauenbundes und die jugendlichen Studenten und Schüler hatten Treffen mit den Kriegsveteranen. Es gab auch Tanzveranstaltungen der Jugendlichen und Studenten.